Fünftes Buch, Teil 4 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Um dieselbe Zeit in diesem Sommer nötigten die Athener die belagerten Skioneier zur Übergabe. Die erwachsenen männlichen Geschlechts ließen sie hinrichten, die Weiber und Kinder aber versetzten sie in den Sklavenstand und übergaben die Felder den Plataeern zur Benutzung. Die Delier setzten sie wieder in den Besitz von Delos, eingedenk der Niederlagen, welche sie erlitten hatten, und weil der Gott zu Delphi es ihnen durch ein Orakel gebot. Es begann auch eine kriegerische Fehde zwischen den Lokriern und Phocäern. Die Korinther aber und Argiver, welche bereits ihren Waffenbund geschlossen hatten, wandten sich an Tegea, um dasselbe zum Abfalle von den Lacedämoniern zu bewegen. Da sie sahen, dass es ein bedeutender Ort sei und hofften, wenn es sich mit ihnen verbände, würden sie den ganzen Peloponnes in ihrer Gewalt haben. Als aber die Tegeer erklärten, dass sie den Lacedämoniern in keiner Sache entgegenhandeln werden, so ließen die Korinther, welche bis dahin mit vielem Eifer gehandelt hatten, in ihren streitsüchtigen Umtrieben nach und fürchteten, es möchte niemand mehr zu ihnen übertreten. Doch wandten sie sich an die Böotier mit der Bitte, sie möchten mit ihnen und den Argivern zum Waffenbunde sich vereinigen und sonst gemeinschaftliche Sache machen. In Betreff des 10-tägigen Waffenstillstandes, der nicht lange nach jenem 50-jährigen Frieden zwischen den Athenern und Böotiern zustande gekommen war, verlangten die Korinther, dass eine Gesandtschaft von Böotiern sie nach Athen begleiten und denselben Stillstand, wie ihn die Böotier hatten, ihnen auswirken sollte. Würden die Athener aber dies nicht annehmen, so sollten sie diesen den Stillstand aufkündigen und in Zukunft ohne sie keinen Vertrag schließen. Auf dieses Ansinnen der Korinther erklärten ihnen die Böotier, sie möchten mit dem argivischen Bündnis noch zu warten. Hingegen begaben sie sich mit den Korinthern nach Athen, konnten aber den 10-tägigen Stillstand nicht auswirken, sondern die Athener antworteten, es bestehe schon ein Friedensvertrag zwischen ihnen und den Korinthern, sofern diese Bundesgenossen der Lacedämonier seien. Die Böotier aber kündigten darum ihren 10-tägigen Stillstand nicht auf, so sehr auch die Korinther mit Angabe ihrer Beschwerden in sie drangen, mit ihnen sich zu verbinden. Zwischen den Korinthern und Athenern aber wurde ohne förmlichen Vertrag der Stillstand doch beobachtet. In demselben Sommer zogen die Lacedämonier unter Anführung ihres Königs Pleistoanax, Sohnes von Pausanias, mit gesamter Macht zu Felde in das Land der Parrhasier in Arkadien, welche Untertanen der Mantineer waren und sie wegen Parteizwistes zur Hilfe gerufen hatten, zugleich in der Absicht, womöglich die Festung von Kypsela, die auf dem parrhasischen Boden nahe bei der skeritischen Landschaft in Lakonien lag und von den Mantineern angelegt und besetzt war, zu zerstören. Die Lacedämonier verheerten nun das Gebiet der Parrhasier. Die Mantineer übergaben ihre Stadt einer argivischen Besatzung zur Bedeckung und wollten selbst das Gebiet ihrer Bundesgenossen bewachen. Da sie aber nicht stark genug waren, die Festung von Cypsela und die Städte in Parrhasien zu decken, so zogen sie wieder ab. Die Lacedämonier aber kehrten, nachdem sie die Parrhasier unabhängig gemacht und die Festung zerstört hatten, nach Hause zurück. In demselben Sommer, als die mit Brasidas ausgezogenen Soldaten aus Thracien zu ihnen heimkehrten, welche Klearidas nach geschlossenem Frieden zurückführte, beschlossen die Lacedämonier, dass die Heloten, welche unter Brasidas gefochten hatten, frei sein sollten und sich niederlassen könnten, wo es ihnen gefiele. Nicht lange nachher versetzte man sie nebst den Neodamoten nach Lepreum auf der lakonischen und eleischen Grenze, da man bereits mit den Eleern im Zwiste war. Diejenigen Bürger, welche auf der Insel gefangen worden waren und die Waffen überliefert hatten, erklärten sie für ehrlos, obgleich sie bereits zum Teil Ämter verwalteten. Denn sie fürchteten, jene möchten, wenn sie im Besitze ihrer Bürgerehre blieben, in der Meinung, dass sie wegen ihres Unfalls zurückgesetzt wurden, Neuerungen anfangen. Die Ehrlosigkeit aber bestand darin, dass sie weder ein Amt bekleiden, noch etwas aus eigener Vollmacht kaufen und verkaufen konnten. Doch wurden sie einige Zeit nachher in ihre bürgerlichen Ehren wieder eingesetzt. Die Einwohner von Dium eroberten in demselben Sommer auch Thysos auf dem Athosberge, eine athenische Bundesstadt. Diesen ganzen Sommer hindurch bestand nun zwar ein Verkehr zwischen den Athenern und Peloponnesiern, jedoch waren beide Teile gleich nach dem Vertrag in einer argwöhnischen Stimmung gegeneinander, weil sie einander die Plätze nicht auslieferten, denn die Lacedämonier, welche das Los getroffen hatte, zuerst Amphipolis auszuliefern, gaben dieses und die übrigen Orte nicht heraus, auch hielten sie ihre Verbündeten an der thrakischen Grenze nicht dazu an, dem Frieden beizutreten. Ebenso wenig die Böotier und Korinther, wobei die Lacedämonier beständig erklärten, sie wollten diese in Verbindung mit den Athenern, wenn diese es wünschen, gemeinschaftlich dazu zwingen. Auch schlugen sie jedoch ohne schriftliche Zusage vor, binnen einer gewissen Frist sollten die Nicht-Beigetretenen von beiden Teilen feindlich behandelt werden. Da nun die Athener sahen, dass von allem dem nichts wirklich geschah, so wurden ihnen die Lacedämonier verdächtig, dass sie es nicht redlich meinen. Daher gaben sie auch Pylos auf ihre Aufforderung nicht heraus und bereuten es auch, die Gefangenen von der Insel zurückgegeben zu haben. Auch behielten sie die übrigen Plätze und wollten warten, bis jene die Bedingungen des Vertrags erfüllt hätten. Die Lacedämonier aber behaupteten, getan zu haben, was in ihrer Macht gestanden. Sie hätten die in ihrer Gewalt befindlichen gefangenen Athener zurückgegeben und ihre Truppen aus Thracien weggezogen und sonst, soweit ihre Macht reichte, alles erfüllt. Über Amphipolis seien sie nicht so weit Meister gewesen, dass sie es hätten übergeben können. Auch wollen sie es versuchen, die Böotier und Korinther zur Annahme des Friedens zu veranlassen und Panactum ihnen wieder verschaffen, sowie die Zurückgabe der in Böotien befindlichen athenischen Gefangenen. Dagegen verlangten sie, dass Pylos ihnen ausgeliefert werde, wo nicht, so sollten wenigstens die Messenier und Heloten herausgezogen werden, wie auch sie ihre Kriegsleute aus Thracien entfernt hätten. Die Athener könnten dann, wenn sie wollten, den Platz mit ihren eigenen Leuten besetzen. Nachdem nun in diesem Sommer oft und mancherlei Unterhandlungen darüber geflogen worden, so bewogen sie die Athener endlich dazu, dass die Messenier und Heloten und lakonischen Überläufer aus Pylos wegzogen, denen sie in Krania auf Cephallenia Wohnsitze anwiesen. So bestand in diesem Sommer Ruhe und wechselseitiger Verkehr unter ihnen. In dem nächsten Winter wohnen nunmehr andere Ephoren und nicht mehr die, unter welchen der Friede zustande gekommen war, die Regierung führten, unter welchen einige Gegner des Friedens waren, kamen Gesandte von der Bundesgenossenschaft, und es wurde in Gegenwart der Athener, Böotier und Korinther vieles gegenseitig besprochen, ohne dass man über etwas einig wurde. Als nun jene nach Hause gegangen waren, so unterhandelten Kleobulus und Xenares, diejenigen Ephoren, welche am meisten den Friedensbruch wünschten, insbesondere mit den Böotiern und Korinthern, und empfahlen ihnen dringend, einträchtig zu sein. Und die Böotier sollten einen Versuch machen, zuerst für sich in den Bund der Argiver zu treten und dann die Argiver mit den Böotiern zu Bundesgenossen der Lacedämonier zu machen. Denn so würden die Böotier am wenigsten genötigt werden können, dem attischen Vertrage beizutreten, denn die Freundschaft und Bundesgenossenschaft der Argiver sei den Lacedämoniern weit wichtiger als Feindschaft und ein Friedensbruch mit den Athenern. Sie wussten nämlich wohl, wie sehr die Lacedämonier stets gewünscht hätten, dass Argos in feste Freundschaft mit ihnen trete, und dachten, dadurch würde der Krieg außerhalb des Peloponneses ihnen erleichtert werden. Übrigens baten sie, die Böotier möchten Panaktum den Lacedämoniern übergeben, damit sie für dasselbe Pylos zurückerhalten und so leichter imstand sein möchten, einen Krieg mit den Athenern zu beginnen. Die Böotier und Korinther, nachdem sie diese Aufträge von Xenares und Kleobulus und ihren sämtlichen Freunden in Lacedämon erhalten hatten, um sie ihren Staatsbehörden zu berichten, begaben sich jeder in seine Heimat. Als sie auf ihrer Heimreise begriffen waren, traten zwei der höchsten Staatsbeamten in Argos, die auf sie gewartet hatten, mit ihnen in Unterhandlung, ob etwa die Böotier in der Art, wie die Korinther, Eleer und Mantineer ihre Verbündeten werden wollten. Denn nach ihrer Meinung würden die Böotier, wenn dieses gelingen sollte, sofort leichter durch gemeinsame Verhandlung mit den Lacedämoniern, wenn sie wollten, oder mit wem sonst es nötig sein würde, in kriegerische oder friedliche Verhältnisse treten können. Dieser Vorschlag fand Beifall bei den böotischen Gesandten, denn er war zufälligerweise desselben Inhalts wie der Auftrag, den sie von ihren lacedämonischen Freunden erhalten hatten. Als nun die argivischen Männer sahen, dass sie ihrem Vorschlage nicht abgeneigt seien, so schieden sie mit der Erklärung, sie wollten Gesandte an die Böotier schicken. Die Böotier meldeten nach ihrer Ankunft den Böotarchen die Aufträge von Lacedämon und von den Argivern, welche sie erhalten hatten. Die Böotarchen ließen sich dies gefallen und waren umso mehr dafür gestimmt, weil es sich gefügt hatte, dass von beiden Seiten sowohl ihre Freunde unter den Lacedämoniern als auch die Argiver sie aufforderten, dieselben Zwecke zu verfolgen. Und nicht lange darauf erschienen Gesandte von Argos, welche zu den besprochenen Entschließungen sie einluden. Die Böotarchen entließen sie mit Genehmigung ihrer Vorschläge und mit dem Versprechen, wegen eines Waffenbündnisses Gesandte nach Argos zu senden. Indessen beschlossen die Böotarchen, die Korinther, die Megareer und die Gesandten aus dem thrazischen Grenzlande zuvorderst durch gegenseitige Eidesleistung sich einander verbindlich zu machen, dass sie zuverlässig in vorkommenden Fällen auf geschehenes Ansuchen einander Hilfe leisten und ohne gemeinsame Genehmigung mit niemanden Krieg oder Friedensverhandlungen anfangen wollen. Und unter diesen Bestimmungen sollten die Böotier und Megareer, denn diese handelten einstimmig, den Vertrag mit den Argivern abschließen. Ehe aber die Eidesleistung vor sich ging, teilten die Böotaschen den vier Ratsbehörden der Böotier, welchen in allem das Bestätigungsrecht zusteht, dieses mit und suchten sie zu bewegen, dass von allen Städten, die sich zu ihrem Vorteil mit ihnen eidlich verbinden wollten, der Eid geleistet werden durfte. Die Mitglieder der Ratsbehörden der Böotier billigten aber den Vorschlag nicht aus Besorgnis, sie möchten, wenn sie sich mit den von den Lacedämoniern abgefallenen Korinthern eidlich verbänden, eine feindliche Handlung gegen Sparta begehen, denn die Böotaschen hatten ihnen die Meldungen aus Lacedämon nicht mitgeteilt, dass nämlich die Ephoren Kleobulus und Xenares und ihre Freunde ihnen zugeredet hatten, zuerst mit den Argivern und Korinthern und dann erst mit den Lacedämoniern in einen Waffenbund zu treten, in der Meinung, die Ratsbehörde würde auch ohne jene Mitteilung doch nichts anderes beschließen, als worauf sie zufolge ihrer vorläufigen Beschlüsse antrügen. Als nun die Sache Widerspruch fand, so reisten die Korinther und die Gesandten aus Thrazien und verrichteter Dinge ab. Die Böotaschen aber, die zuvor, wenn sie jenes durchgesetzt hätten, auch einen Versuch hatten machen wollen, einen Waffenbund auch mit den Argivern zu schließen, trugen die Angelegenheit wegen der Argiver nicht mehr den Ratsbehörden vor. Auch schickten sie nicht, wie sie versprochen hatten, Gesandte nach Argos, und die Sache wurde überhaupt nachlässig und säumig behandelt. In diesem Winter eroberten die Olynthier durch einen schnellen Überfall Messyberna, wo die Athener eine Besatzung hatten. Da indessen die Athener und Lacedämonier noch immer über das, was ein Teil von dem andern in Besitz hatte, unterhandelten, so dachten die Lacedämonier, wenn Athen Panarktum von den Böotiern zurückerhielte, so würde auch ihnen Pylos zurückgegeben werden. Daher wendeten sie sich nach jenen Vorfällen durch eine Gesandtschaft an die Böotier und machten den Antrag, man sollte ihnen Panarktum und die athenischen Gefangenen ausliefern, damit sie dafür Pylos bekämen. Die Böotier aber erklärten, sie würden jene Auslieferung nicht zugeben, wenn Sparta nicht mit ihnen wie mit den Athenern einen besonderen Waffenbund schlösse. Wiewohl nun die Lacedämonier wussten, dass sie dadurch gegen Athen widerrechtlich handeln würden, da ausgemacht war, dass sie ohne beiderseitige Teilnahme mit niemanden weder Verträge schließen noch Krieg führen sollten, so wünschten sie doch Panarktum zu bekommen, um dafür Pylos zu erhalten, und da zugleich die, welche einen Friedens beabsichtigten, den Vertrag mit den Böotiern eifrig betrieben, so schlossen sie das Bündnis, als der Winter bereits zu Ende ging und der Frühling herannahte. Und Panarktum wurde sogleich geschleift, so endete das 11. Jahr des Krieges. Gleich im Anfange des Frühlings im folgenden Sommerhalbjahre, als die Gesandten, welche die Böotier nach Argos zu schicken versprochen hatten, ausblieben und die Argiver hörten, dass Panarktum geschleift und ein besonderes Bündnis der Böotier und Lacedämonier geschlossen sei, fürchteten sie, vereinzelt zu bleiben und dass die gesamte Bundesgenossenschaft sich an die Lacedämonier anschließen möchte. Denn sie meinten, die Böotier seien von den Lacedämoniern bewogen worden, Panarktum zu zerstören und in den Bund mit den Athenern zu treten, und die Athener wissen um das alles, so daß es ihnen nicht einmal mehr möglich sei, mit den Athenern ein Waffenbündnis zu schließen. Da sie zuvor wegen der Zwistigkeiten, wenn der Vertrag mit Sparta nicht Bestand haben sollte, gehofft hatten, wenigstens Verbündete der Athener werden zu können. Dadurch in Verlegenheit gesetzt und aus Furcht, sie möchten mit den Lacedämoniern, Tegeern, Böotiern und Athenern zugleich in Krieg geraten, sandten die Argiver, sie, die den lazedämonischen Frieden früher nicht hatten annehmen wollen, sondern den stolzen Wahn gehegt, an die Spitze des Peloponnes zu treten, nunmehr, so geschwinde als möglich, den Eustrophos und Äson als Gesandte nach Lazedämon, welche im Rufe standen, dort sehr beliebt zu sein, in der Meinung, wenn sie unter den jetzigen Umständen einen Vertrag mit Lazedämon schlossen, welche Wendung auch die Sache nähme, ihre Ruhe am besten zu sichern. Die Botschafter begannen nun nach ihrer Ankunft die Verhandlungen mit den Lazedämoniern über die Bedingungen, unter welchen der Vertrag geschlossen werden sollte. Zuerst verlangten die Argiver, es sollte die austrägliche Entscheidung über das zynurische Gebiet, ein beiderseitiges Grenzland, worüber sie immer im Streite gewesen, welches die Städte Tyrea und Athene in sich begreift und im Besitz der Lazedämonier war, einem Staate oder einer einzelnen Person überlassen werden, da sofort die Lazedämonier nicht zugaben, dass jener Sache Erwähnung geschehe, sondern erklärten, sie seien bereit, unter den früheren Bedingungen sich zu vertragen, so luden die argivischen Gesandten die Lazedämonier ein, wenigstens das zuzugestehen, dass für jetzt auf 50 Jahre Friede geschlossen werde und dass es beiden Teilen freistehen sollte, wenn keine Seuche und kein Krieg über Lazedämon und Argos käme, nach geschehener Ausforderung über dieses Land einen gerichtlichen Wettkampf zu halten, wie solches früher geschehen, wo beide Teile sich den Sieg zugeschrieben. Doch sollte kein Teil den andern jenseits der Grenzen von Argos und Sparta verfolgen dürfen. So unvernünftig dieser Vorschlag anfänglich den Lazedämoniern vorkam, so gestanden sie doch nachher die angetragenen Bedingungen zu und fassten darüber eine schriftliche Urkunde ab, weil sie um jeden Preis mit Argos Frieden haben wollten. Jedoch verlangten die Lazedämonier, sie sollten, ehe die Sache zum Vollzuge käme, zuerst nach Hause zurückkehren und sie dem Volke vorlegen und, wenn der Vertrag genehmigt würde, auf das hyazinthische Fest zur Eidesleistung kommen. So gingen nun die Argiver ab. Ende von fünftes Buch, Teil 4.